Hermine sah ich in diesen Tagen wenig. Doch am Tag vor dem großen Maskenball war sie eine Weile bei mir. Es geht dir jetzt eigentlich recht gut, Harry, oder? Wer dich 4 Wochen nicht mehr gesehen hat, würde dich kaum wiedererkennen. Ja, ich gebe zu, es ist mir seit Jahren nicht so gut gegangen. Das kommt alles von dir, Hermine. Oh, nicht von deiner schönen Maria? Die hast ja auch du mir geschenkt. Sie ist wunderbar. Ja, die kann mehr als andere. Im Küssen ist sie wirklich eine Meisterin. Wenn sie ihre kleine, flinke Zunge so spazieren führt. Weißt du, was ich meine? Zeig du es mir doch. Nein, das kommt später. Noch bin ich nicht deine Geliebte. Woher kennst du eigentlich Marias Kusskünste so genau? Oh, wir sind doch Freunde. Ich habe oft genug bei ihr geschlafen und mit ihr gespielt. Ich verstehe. Dann hast du ihr wohl alles erzählt, was du über mich weißt. Nein, das würde sie nicht verstehen. Maria ist wunderbar, aber zwischen dir und mir gibt es Dinge, von denen sie keine Ahnung hat. Sie ist die Geliebte, die du gebraucht hast, Steppenwolf. Hübsch, jung, klug in der Liebe und vor allem nicht jeden Tag zu haben. Wenn du sie nicht mit anderen teilen müsstest, würde es nicht so gut gehen. Vermutlich hast du wie immer recht, meine kluge Freundin. Also hast du jetzt eigentlich alles, was du brauchst? Nein, Hermine, so ist es nicht. Ich habe zwar etwas sehr Schönes und Entzückendes. Was willst du mehr? Dieses Glück ist unfruchtbar. Es macht zufrieden, aber Zufriedenheit ist keine Speise für mich. Es schläfert den Steppenwolf ein, es macht ihn satt. Aber es ist kein Glück, um darum zu sterben. Muss denn unbedingt gestorben sein, Steppenwolf? Ich glaube, ja. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Glück, aber wenn es mir manchmal eine Stunde Zeit lässt zum Wachwerden und zum Sehnsucht haben, dann geht alle meine Sehnsucht nicht dahin, dieses Glück immer zu behalten, sondern wieder zu leiden. Nur schöner und weniger ärmlich als früher. Ich sehne mich nach Leiden, die mich bereit und willig machen zum Sterben. Ich will dir heute etwas sagen, Harry. Etwas, was ich schon lange über mich und dich und über unser Schicksal weiß. Du bist immer auf der Spur des Großen und Ewigen gewesen. Nie mit dem Hübschen und Kleinen zufrieden. Aber je mehr das Leben dich zu dir selber gebracht hat, desto größer ist deine Not geworden. Mir ist es ebenso gegangen, mein Freund. Ich war ein Mädchen mit guten Gaben und dafür bestimmt, hohe Forderungen an mich zu stellen. Aber das Leben hat mir eben nur erlaubt, eine Kurtisane von leidlich gutem Geschmack zu werden. Genau wie du habe ich lange Zeit die Schuld bei mir selber gesucht. Das Leben, dachte ich, muss doch schließlich immer recht haben. Und wenn das Leben meine schönen Träume verhöhnt, werden eben meine Träume dumm gewesen sein. Aber es ist nicht so, Harry. Ich habe es mir genau angesehen, das sogenannte Leben. Und da habe ich gesehen, meine Träume hatten recht, 1000-mal recht. Ebenso wie deine. Das Leben aber, die Wirklichkeit, hatte Unrecht. Ach, Steppenwolf, ich verstehe dich so gut. Du bist für diese bequeme, mit so wenigem zufriedene Welt von heute viel zu anspruchsvoll und hungrig. Du hast für sie eine Dimension zu viel. Wer heute leben und seines Lebens froh werden will, der darf kein Mensch sein wie du und ich. Ich hatte, während Hermine sprach, immer nur nicken können. Nicken, nicken. Hermine, du hast mir wirklich aus dem Herzen gesprochen. Aber wie meinst du das, dass Menschen wie wir hier nicht leben können? Woran liegt das? Ist es nur in unserer Zeit so? Oder war das immer? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es bloß unsere Zeit. Eine Krankheit. Ein momentanes Unglück. Aber vermutlich war es schon immer so, dass die Zeit und die Welt, das Geld und die Macht den Kleinen und Flachen gehört. Und den anderen, den eigentlichen Menschen, gehört nichts. Nichts als der Tod. Sonst gar nichts? Doch. Die Ewigkeit. Du meinst den Ruhm? Nein, Böllchen, nicht den Ruhm. Hat denn der überhaupt einen Wert? Es ist das, was ich Ewigkeit nenne. Dazu gehören die Musik von Mozart und die Gedichte deiner großen Dichter und meine Heiligen. Aber genauso gehört zur Ewigkeit das Bild jeder echten Tat, die Kraft jedes echten Gefühls. Auch wenn niemand davon weiß und es aufschreibt und für die Nachwelt bewahrt. Dorthin gehören wir. Dort ist unsere Heimat. Und darum sehen wir uns nach dem Tod. Du hast recht, danke, dass du mir den Gedanken an die Ewigkeit zurückgerufen hast. Ich brauche ihn. Ich kann ohne nicht leben und auch nicht sterben. Ich küsste sie auf die Stirn und lehnte meinen Kopf an ihren. So verharrten wir einen Augenblick. Am liebsten wäre ich so geblieben und heute nicht mehr ausgegangen, aber für diese Nacht, die letzte vor dem großen Maskenball, hatte Maria sich mir versprochen. Da bin ich. Und ich bleibe die ganze Nacht bei dir. Ich fand sie an diesem Abend schöner, wärmer und inniger als je. Sie gab mir Zärtlichkeiten und Spiele zu kosten, die ich als das Letzte an Hingabe empfand. Nie habe ich das charakteristische Gefühl jener Tage, jene wunderlich bittersüße Doppelstimmung, heftiger empfunden als in dieser Nacht vor dem Ball. Während ich liebevoll und zärtlich mit den süßen, rührenden Kleinigkeiten der Liebe beschäftigt war und scheinbar in lauter lauem Glück schwamm, spürte ich im Herzen, wie mein Schicksal Hals über Kopf nach vorwärts strebte, dem Sturz entgegen. Voll Angst, voll Sehnsucht, voll Hingabe an den Tod. Maria, heute bist du verschwenderisch wie eine Göttin. Du liebst mich heute beinahe so, wie gute Lieben das beim Abschied tun. Zum letzten Mal. Sag nichts, Harry. Jedes Mal kann das letzte Mal sein. Wenn Hermine dich nimmt, kommst du nicht mehr zu mir. Vielleicht nimmt sie dich morgen.